Zehntes Kapitel: Ursachen des Zusammenbruches. Die Tiefe des Falles irgendeines Körpers ist immer das Maß der Entfernung seiner augenblicklichen Lage von der ursprünglich eingenommenen. Dasselbe gilt auch über den Sturz von Völkern und Staaten. Damit aber kommt der vorherigen Lage oder besser Höhe eine ausschlaggebende Bedeutung zu. Nur was sich über die allgemeine Grenze zu erheben pflegt, kann auch ersichtlich tief fallen und stürzen. Das macht für jeden Denkenden und Fühlenden den Zusammenbruch des Reiches so schwer und entsetzlich, da er den Sturz aus einer Höhe brachte, die heute angesichts des Jammers der jetzigen Erniedrigung kaum mehr vorstellbar ist. Schon die Begründung des Reiches schien umgoldet vom Zauber eines die ganze Nation erhebenden Geschehens. Nach einem Siegeslaufe ohnegleichen erwächst endlich als Lohn unsterblichen Heldentums den Söhnen und Enkeln ein Reich. Ob bewusst oder unbewusst, ganz einerlei, die Deutschen hatten alle das Gefühl, dass dieses Reich, das sein Dasein nicht dem Gemogel parlamentarischer Fraktionen verdankte, eben schon durch die erhabene Art der Gründung über das Maß sonstiger Staaten emporragte. Denn nicht mit dem Geschnatter einer parlamentarischen Redeschlacht, sondern im Donner und Dröhnen der Pariser Einschließungsfront vollzog sich der feierliche Akt einer Willensbekundung, dass die Deutschen, Fürsten und Volk, entschlossen seien, in Zukunft ein Reich zu bilden und aufs Neue die Kaiserkrone zum Symbol zu erheben. Und nicht durch Meuchelmord war es geschehen. Nicht durch Deserteure und Drückeberger waren die Begründer des Bismarckschen Staates, sondern die Regimenter der Front. Diese einzige Geburt und feurige Taufe allein schon umwoben das Reich mit einem Schimmer eines historischen Ruhms, wie er nur den ältesten Staaten selten zuteil zu werden vermochte. Und welch ein Aufstieg setzte nun ein. Die Freiheit nach außen gab das tägliche Brot im Innern. Die Nation wurde reich an Zahl und irdischen Gütern. Die Ehre des Staates aber und mit ihr des ganzen Volkes war gehütet und beschirmt durch ein Heer, das am sichtbarsten den Unterschied zum einstigen deutschen Bunde aufzuzeigen vermochte. So tief ist der Sturz, der das Reich und das deutsche Volk trifft, dass alles wie von Schwindel erfasst zunächst Gefühl und Besinnung verloren zu haben scheint. Man kann sich kaum mehr der früheren Höhe erinnern. So traumhaft unwirklich gegenüber dem heutigen Elend erscheint die damalige Größe und Herrlichkeit. So ist es denn auch erklärlich, dass man nur zu sehr geblendet wird vom Erhabenen und dabei vergisst, nach den Vorzeichen des ungeheuren Zusammenbruchs zu suchen, die ja doch irgendwie schon vorhanden gewesen sein mussten. Natürlich gilt das nur für die, denen Deutschland mehr als nur ein reiner Aufenthaltsraum zum Geldverdienen und Verzehren, da ja nur sie den heutigen Zustand als Zusammenbruch zu empfinden vermögen, während er den anderen die längst ersehnte Erfüllung ihrer bisher ungestillten Wünsche ist. Die Vorzeichen aber waren damals sichtbar vorhanden, wenn auch nur sehr wenige versuchten, aus ihnen eine gewisse Lehre zu ziehen. Heute aber ist dies nötiger denn je. So wie man zur Heilung einer Krankheit nur zu kommen vermag, wenn der Erreger derselben bekannt ist, so gilt das Gleiche auch vom Heilen politischer Schäden. Freilich pflegt man die äußere Form einer Krankheit, ihre in das Auge stechende Erscheinung, leichter zu sehen und zu entdecken als die innere Ursache. Das ist ja der Grund, warum so viele Menschen über die Erkenntnis äußerer Wirkungen überhaupt nie hinauskommen und sie sogar mit der Ursache verwechseln, ja das Vorhandensein einer solchen am liebsten ganz zu leugnen versuchen. So sehen auch jetzt die meisten unter uns den deutschen Zusammenbruch in erster Linie nur in der allgemeinen wirtschaftlichen Not und den sich daraus ergebenden Folgen. Diese hat fast jeder persönlich mit sich zu tragen, ein triftiger Grund also zum Verstehen der Katastrophe für jeden Einzelnen. Viel weniger aber sieht die große Masse den Zusammenbruch in politischer, kultureller, sittlich-moralischer Hinsicht. Hier versagen bei vielen das Gefühl und auch der Verstand vollkommen. Dass dies bei der großen Masse so ist, mag noch hingehen. Dass aber auch in Kreisen der Intelligenz der deutsche Zusammenbruch in erster Linie als wirtschaftliche Katastrophe angesehen und mithin die Heilung von der Wirtschaft erwartet wird, ist mit einer der Ursachen, warum es bisher gar nicht zu einer Genesung kommen konnte. Erst dann, wenn man begreift, dass auch hier der Wirtschaft nur die zweite oder gar dritte Rolle zufällt und politischen, sittlich-moralischen sowie blutsmäßigen Faktoren die erste, wird man zu einem Verstehen der Ursachen des heutigen Unglücks kommen und damit auch die Mittel und Wege zu einer Heilung zu finden vermögen. Die Frage nach den Ursachen des deutschen Zusammenbruchs ist mithin von ausschlaggebender Bedeutung, vor allem für eine politische Bewegung, deren Ziel ja eben die Überwindung der Niederlage sein soll. Aber auch bei einem solchen Forschen in der Vergangenheit muss man sich sehr hüten, die mehr in das Auge springenden Wirkungen mit einer weniger sichtbaren Ursache zu verwechseln. Die leichteste und daher auch am meisten verbreitete Begründung des heutigen Unglücks ist die, dass es sich dabei um die Folgen des eben verlorenen Krieges handle, mithin dieser die Ursache des jetzigen Unheils sei. Es mag viele geben, die diesen Unsinn ernstlich glauben werden, aber es gibt noch mehr, aus deren Munde eine solche Begründung nur Lüge und bewusste Unwahrheit sein kann. Dieses Letztere gilt für alle heute an den Futterkrippen der Regierung Befindlichen. Denn haben nicht gerade die Verkünder der Revolution einst dem Volk immer wieder auf das Angelegentlichste vorgehalten, dass es sich für die breite Masse ganz gleich bleibe, wie dieser Krieg ausgehe? Haben sie nicht im Gegenteil auf das Ernsteste versichert, dass höchstens der Großkapitalist ein Interesse an der siegreichen Beendigung des ungeheuren Völkerringens haben könne, niemals aber das deutsche Volk an sich oder gar der deutsche Arbeiter? Ja, erklärten denn nicht diese Weltversöhnungsapostel gerade im Gegenteil, dass durch die deutsche Niederlage nur der Militarismus vernichtet, das deutsche Volk aber seine herrlichste Auferstehung feiern würde? Pries man denn nicht in diesen Kreisen die Güte der Entente und schob man dort nicht die Schuld des ganzen blutigen Ringens auf Deutschland? Hätte man aber es zu tun vermocht, ohne die Erklärung, dass auch die militärische Niederlage für die Nation ohne besondere Folgen sein würde? War denn nicht die ganze Revolution mit der Phrase verbrämt, dass durch sie der Sieg der deutschen Fahne verhindert würde, dadurch aber das deutsche Volk seiner inneren und auch äußeren Freiheit erst recht entgegengehen werde? War dies nicht etwa so, ihr elenden und verlogenen Burschen? Es gehört schon eine wahrhaft jüdische Frechheit dazu, nun der militärischen Niederlage die Schuld am Zusammenbruch beizumessen, während das Zentralorgan aller Landesverräter, der Berliner Vorwärts, doch schrieb, dass das deutsche Volk dieses Mal seine Fahne nicht mehr siegreich nach Hause bringen dürfe. Und jetzt soll es der Grund unseres Zusammenbruchs gewesen sein? Es wäre natürlich ganz wertlos, mit solchen vergesslichen Lügnern streiten zu wollen, und ich würde deshalb auch gar keine Worte darüber verlieren, wenn nicht leider dieser Unsinn auch von so vielen völlig gedankenlosen Menschen nachgeplappert würde, ohne dass gerade Bosheit oder bewusste Unwahrhaftigkeit dazu Veranlassung gäben. Weiter auch sollen diese Erörterungen für unsere Kämpfer der Aufklärung Hilfsmittel bieten, die ohnehin sehr nötig sind in einer Zeit, da einem das gesprochene Wort oft schon im Munde verdreht zu werden pflegt. So ist zu der Behauptung, der verlorene Krieg trage die Schuld am deutschen Zusammenbruche, Folgendes zu sagen. Allerdings war der Verlust des Krieges von einer entsetzlichen Bedeutung für die Zukunft unseres Vaterlandes. Allein sein Verlust ist nicht eine Ursache, sondern selber nur wieder eine Folge von Ursachen. Dass ein unglückliches Ende dieses Kampfes auf Leben und Tod zu sehr verheerenden Folgen führen musste, war ja jedem Einsichtigen und Nicht-Böswilligen vollkommen klar. Leider aber gab es auch Menschen, denen diese Einsicht zur richtigen Zeit zu fehlen schien oder die entgegen ihrem besseren Wissen dennoch diese Wahrheit erst abstritten und wegleugneten. Das waren zum größten Teil diejenigen, die nach der Erfüllung ihres geheimen Wunsches auf einmal die späte Einsicht in die Katastrophe, die durch sie mit angerichtet wurde, erhielten. Sie aber sind die Schuldigen am Zusammenbruche und nicht der verlorene Krieg, wie sie plötzlich zu sagen und zu wissen belieben. Denn der Verlust desselben war ja nur die Folge ihres Wirkens und nicht, wie sie jetzt behaupten wollen, das Ergebnis einer schlechten Führung. Auch der Gegner bestand nicht nur aus Feiglingen. Auch er wusste zu sterben. Seine Zahl war vom ersten Tage an größer als die des deutschen Heeres. Und seiner technischen Rüstung standen die Arsenale der ganzen Welt zur Verfügung. Mithin kann die Tatsache nicht aus der Welt geleugnet werden, dass die deutschen Siege, die 4 Jahre lang gegen eine ganze Welt erfochten wurden, bei allem Heldenmute und aller Organisation nur der überlegenen Führung zu verdanken waren. Die Organisation und Leitung des deutschen Heeres waren das Gewaltigste, was die Erde bisher je gesehen. Ihre Mängel lagen in der Grenze der allgemeinen menschlichen Zulänglichkeit überhaupt. Dass dieses Heer zusammenbrach, war nicht die Ursache unseres heutigen Unglücks, sondern nur die Folge anderer Verbrechen. Eine Folge, die allerdings selber wieder den Beginn eines weiteren und dieses Mal sichtbareren Zusammenbruchs einleitete.